Als ich dann nach Bolivien auf die Hochebene kam, da gab es schon ganz andere Gerüche. Und als ich dann am Titicacasee entlang fuhr, über die Grenze hinweg, dachte ich mir, jetzt, ja, jetzt bin ich da, jetzt bin ich zu Hause. Und das war schon ein sehr schönes Gefühl, einfach das alles wiederzuerleben. Und was mich auch erstaunt hat, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe, war, dass die Kinder aus dem Projekt mich direkt wiedererkannt haben und auf mich zugestürmt sind und ja, mich mit meinem Spitznamen angesprochen haben.